Ja, also ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, dass ich also hier zum Freuds Triebjahre und Gesellschaftskritik meine Gedanken darlegen darf. Der Vortrag selbst, also so wie ich ihn jetzt halten möchte, ja, das ist so ein bisschen ein Work in Progress. Also ich habe in Berlin eine Veranstaltung gehalten unter dem Titel Wir werden gelebt über Freud und das hatte ich dann nochmal überarbeitet für einen zweiten Vortrag. Eigentlich war es mein Gedanke, das sozusagen diese überarbeitete Version vorzustellen und daraus ist dann ein zweiter, ganz anderer Vortrag entstanden und daraus ist eigentlich hier der dritte, der die beiden ein bisschen in sich vereint, den ich jetzt allerdings frei halten muss, weil es diese dritte Version noch gar nicht so richtig verschriftlicht gibt. Also ich habe jetzt hier nur so ein paar Gedanken, Stichzettel dazu. Also von daher wird es vielleicht auch ein klein wenig experimentell, aber das muss ja der Sache nicht unbedingt Abbruch tun. Ja, also ich habe es auf den Titel ein wenig geändert, und zwar Freud, ich habe den Vortrag jetzt Freuds biologischen Materialismus genannt. Also der Sache nach, also einen ähnlichen Gedanken ausdrückt wie dieses Wir werden gelebt, dieses Zitat von dem Grodek in seinem Buch vom S. Die Bezeichnung biologischer Materialismus, angewandt auf Freuds Psychoanalyse, stammt von Max Horkheimer. Und ja, ich wollte halt herausarbeiten, was es mit dieser Rede von einem biologischen Materialismus bei Sigmund Freud auf sich hat. Es geht dann ganz zentral, also jetzt ganz, ganz grob gefasst, also um den Zusammenhang von Natur und Gesellschaft, um deren Gegensätzlichkeit und gleichzeitig ihrem Ineinandergreifen und dem bürgerlichen Subjekt als der Instanz, die also die Natur und Gesellschaft in einem Brennpunkt enthält und ich möchte darlegen, dass eben die Freudsche Psychoanalyse genau dieses Subjekt an diesem Schnittpunkt von gesellschaftlicher Natur oder ja vom Widerspruch und der Einheit von gesellschaftlicher Natur einerseits und einer naturhaft sich vollziehenden Gesellschaft andererseits, also dass Freuds Lehre diesen Gegensatz, diesen Widerspruch auf den Begriff zu bringen in der Lage ist. In der also vor allem marxistischen Diskussion im Anschluss an die Psychoanalyse, dazu komme ich dann später noch ein klein wenig ausführlicher, wurde immer wieder angemerkt, dass es eine wie auch immer geartete gesellschaftliche Ergänzung oder gesellschaftskritische oder soziologische oder eben marxistische Ergänzung der Psychoanalyse bräuchte, was meines Erachtens zu erklären ist aus der Tatsache, dass die marxische Kritik der politischen Ökonomie in den Händen ihrer Rezipienten eben selbst zu einer Lehre verkommen ist, die den Wert als eine reine ökonomische Kategorie, als Bestimmung der Wertgröße begreift und eben nicht das Verhältnis des Wertverhältnisses. Und vor diesem Hintergrund bedurfte es dann in den Augen von Marxisten, die sich eben auch mit der Psychologie befassen wollen, bedurfte es dann einer Erweiterung einer irgendwie gearteten individuellen oder subjektiven oder eben psychologischen Erweiterung der marxischen Lehre. Ich denke, also genau dieses Ansinnen, also die Psychoanalyse in irgendeiner Weise soziologisch, einerseits die Psychoanalyse soziologisch erweitern zu wollen, dass die halt auf ein Missverständnis oder auf einem grundlegenden Missverständnis der Freuds beruht und andererseits, dass auch das Ansinnen, die Kritik der politischen Ökonomie irgendwie, also die psychologisch erweitern zu wollen, auf ein Missverständnis von Marx verweist. Nämlich einerseits eben auf den, also ein Missverständnis, des, also ein quantitatives Missverständnis des Wertbegriffs von Marx, auf der marxischen Seite und eines grundlegenden Missverständnisses des Begriffs von Natur, wie er bei Freud in der Psychoanalyse vorliegt. Um das eingehender zu erläutern, also diesen Naturbegriff, der, so wie ich das versuche darzulegen, die gesellschaftliche Dimension schon in sich enthält, möchte ich anfangs kurz verweisen so auf die Prägungen oder den Zeitgeist, also der Freud, noch bevor er die Psychoanalyse als Lehre entwickelt hat, was ihn stark bestimmt hat. Also er war eben auf jeden Fall sehr stark von der darwinischen Evolutionstheorie bestimmt, also vor allem eben von seinem Buch, wo er dann eben auf die Abstammung des Menschen zu sprechen kommt. Freud betont in dem Zusammenhang, er bezeichnet die darwinische Evolutionstheorie als eine der Kränkungen der Eigenliebe, die also dem Subjekt erfahren ist, also nebst beispielsweise der Theorie Kopernikus, dass die Erde eben, nach der die Erde eben nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht, also ist das Subjekt aus dem Mittelpunkt der Welt herausgenommen wird. Und ja, eine ähnliche Kränkung habe eben auch Darwin dem Menschen zugefügt, der also auf das Band des Menschen mit der Tierwelt verwiesen hat und, wie Freud formuliert, die vom Hochmut geschaffene Scheidewand zwischen Mensch und Tier einreißt und deutlich gemacht hätte, dass, jetzt wieder Freud, der Mensch nichts anderes und nichts Besseres ist als die Tiere und dass es ihm niemals wirklich gelingen würde, das Band der Gemeinschaft, also gemeint ist damit die Menschheit, das Band der Gemeinschaft mit der Tierwelt zu durchschneiden. Also der Gedanke, dass die Natur in der Zivilisation unentwegt fortwuchert. Also diese hier betonte Einheit des Menschen mit der Tierwelt. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt, der Freud bestimmte. Ja, wenn man so sich den Anfang auch anguckt von Darwins Abstammung des Menschen, merkt man halt auch diese Gemeinsamkeit, also diese Herausarbeiten dessen, dass der Mensch von animalischen Leidenschaften bestimmt ist und den Tieren gar nicht so fern ist. Interessanterweise, das fand ich lustig, verweist Darwin darauf, dass die höheren Primaten, also die Affen, dass die wenn man ihnen es zugänglich macht, dem Rauchen und dem Alkohol so zugeneigt sein. Also das ist für Darwin das erste Argument für eine nähere Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Das fand ich irgendwie ein wenig lustig und bizarr. Ja. Den eigentlichen Anstoß für Freud, also die tatsächlich Naturwissenschaften zu studieren, also sich dem Studium der Natur zuzuwenden, kam auch interessanterweise von dem sogenannten Fragment über Natur von Johann Wolfgang Goethe, was wohl in der neueren Forschung gar nicht mehr Goethe zugeschrieben wird, aber das ist egal. Jedenfalls dieses Naturfragment von Goethe bestimmt also bestimmt Natur sehr stark, also fast schon an Hegel erinnernd, also auf jeden Fall an Schelling erinnernd, also mit Gedanken, ich habe das hier mal rausnotiert: Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen, unvermögend aus ihr herauszutreten und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt uns mit sich fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen. Sie schafft ewig neue Gestalten. Was da ist, war noch nie. Was war, kommt nicht wieder. Alles ist neu und doch immer das Alte. Wir leben mitten in ihr und sind in ihr Fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns, verrät uns doch ihr Geheimnis nicht. Ihre Krone ist die Liebe, nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen und will alles verschlingen. Sie isoliert alles, um es sofort zusammenzuziehen. Also der Gedanke einer Natur wird dabei Goethe entfaltet in diesem Fragment, wo also Natur einerseits sowohl im Widerspruch mit sich selbst steht, als auch eben als Einheit sich fortwährend auf sich selbst prozessierend bewegt. Und ja, dieser Art von Naturbegriff Also dann, ja, wie ich das auch schon gesagt hatte, immer natürlich auch auf Hegel ganz starken Einfluss hat. Also dieser Naturbegriff ist es, der Freud also überhaupt erstmal dazu bewegt, sich den Naturwissenschaften zuzuwenden und der überhaupt auch also sein ganzes Verständnis von Natur und menschlicher Psyche recht treffend umfasst und der nicht aus dem Auge verloren werden darf, wenn man also über den Begriff von Natur verhandelt oder herauskriegen will, was gemeint sein könnte, wenn man also von einem freudschen biologischen Materialismus spricht. Da liegt also nicht also kein positivistisches Verständnis von Natur zugrunde, sondern eben ein ganz stark an der goethischen Naturlehre orientiertes Verständnis von Natur. Ja, das waren also jetzt die zwei Momente, von denen Freud stark bestimmt war. Also eben einerseits Darwin'sche Evolutionstheorie, das Band zwischen Mensch und Tier, und andererseits das goethische dialektische Naturverständnis. Und als drittes Moment wäre noch hinzuzufügen, der Alfred Schmidt rekurriert sehr stark darauf, also dass Freud von einer literarischen Strömung stark bestimmt war, die also für die in skandinavischen Ländern August Strindberg und Henrik Ibsen stehen oder in Frankreich Emile Zola oder in Deutschland auch die Dramen Arthur Schnitzlers. Brandes nennt das als den skandinavischen Durchbruchsradikalismus, also jetzt bezogen auf Strindberg und Ibsen, wie Alfred Schmidt das meint, und ich glaube, da hat er recht darin, also dass da in dieser literarischen Strömung, dass da also die grundlegende Momente des psychoanalytischen Denkens eigentlich schon versammelt sind, also die grundlegende Bedeutung der Sexualität für das menschliche Leben, die Bedeutung der Entwicklung des Psychischen, also der Psychogenese, die herausragende Rolle der Träume und die Träume als Weg, das menschliche Wesen zu erschließen, und die Idee, also durch das Gespräch eine therapeutische Wirkung zu erzielen. Gerade Henrik Ibsen fühlte sich Freud also ja quasi bis von Jugendjahren an bis ins späte Alter sehr bestimmt. Er berichtet auch von Träumen, in denen Ibsen vorkommt. Also dieser Gedanke, was vor allem in den frühen Schriften von Ibsen sehr relevant ist, also dass man an die Stützen der Gesellschaft denke, also dass ein Mensch eine Lebenslüge in sich trägt und diese Lebenslüge irgendwann im Laufe, also durch zahlreiche Konflikte hindurchführt und irgendwann diese Lebenslüge der Öffentlichkeit preisgibt, dass das also zum großen Umbruch und zur Befreiung im Leben führt. Allerdings bei Ibsen eben nicht auf der unbewussten Ebene, auf der das dann bei Freud zunehmend stärker behandelt wird, sondern also bei Ibsen eben noch als durchaus bewusster Akt. Also ja, dieses so kann man sagen, leidenschaftliche Streben nach Wahrheit, nach individueller Wahrheit, wie es von Ibsen verkörpert wird, gehört, also ja, könnte man so sagen, als dritte, also neben Darwin und Goethe, also zur dritten ganz entscheidenden Quelle des freudschen psychoanalytischen Denkens. Ja, von daher ist dann eigentlich auch der Gedanke, also mit dem Freud in seiner Schrift zur Seelenbehandlung, also ein ganz früher Text, von 1890 nämlich, wo es halt heißt, dass die Behandlung, also was bestimmt er, was es überhaupt heißt, einen Menschen psychisch zu behandeln, also will heißen, meint er da, also eine Behandlung von der Seele aus, also nicht eine Behandlung der Seele, sondern eine Behandlung des ganzen Menschen von der Seele aus. Also eine Behandlung seelischer und körperlicher Störungen mit Mitteln, welche zunächst und unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. So heißt es in dieser frühen Schrift zur Seelenbehandlung. Und dort weiter an der Stelle. Also ja, bei der Suche nach Krankheitsursachen wurde dann von der Psychoanalyse nämlich, oder von der da eigentlich erst entstehenden Psychoanalyse, wurde dann die Entdeckung gemacht, dass die Zeichen des Leidens von nichts anderem herrühren als von einem veränderten Einfluss des Seelenlebens auf ihren Körper, dass also die nächsten Ursachen der Störung im Seelenleben zu suchen ist. Also ein Verständnis davon, dass dass es einen innigen Zusammenhang eben der menschlichen Psyche und des menschlichen Körpers gibt. ja, im Zusammenhang mit dieser Bestimmung Freuds, also der Prägung Freuds eben durch Darwin, durch Goethe, durch literarischen Durchbruchsradikalismus wurde er eigentlich, also legte Freud zeitlebens großen Wert darauf, also auf die philosophische Dimension, die der Psychoanalyse innewohnt. Also in den Fragen zur Laienanalyse formuliert er beispielsweise, wenn er eine, was sein großer Wunsch wäre, eine psychoanalytische Universität gründen könnte, würden da eben nicht bloß die Inhalte der medizinischen Fakultät gelehrt, sondern eben auch die der geisteswissenschaftlichen, also namentlich Religionsgeschichte und Literaturwissenschaft und Gesellschaftslehre. Also in diesem Zusammenhang wird immer auch der, also in diesem umfassenden Zusammenhang ist also auch das freudsche Naturverständnis zu verstehen. Ja, und zwar durchaus von Anfang an. Also ich würde jetzt nämlich eine Art Einführung, ja, begriffliche Einführung, also in Freuds biologischen Materialismus darlegen, wie er sich also vor allem in frühen Texten abzeichnet, die von daher ganz gut sind, weil da die, also in diesen Schriften, also in der sogenannten Grundlegung einer Psychologie, nämlich von 1895, was so eigentlich als erstes systematisches Werk gelten kann, also, und dann eben von 1899 in der Traumdeutung dann, also vor allem in deren letzten siebenten Kapitel, die Psychologie der Traumvorgänge heißt es, wo ja, das sogenannte spekulative Teil der Traumdeutung, weil da die, ja, man könnte sagen, die Psychoanalyse noch nicht begrifflich scharf ausgearbeitet ist, sondern noch wie eine Werkstatt der Psychoanalyse. Also da werden die Begriffe noch herausgearbeitet. Und gerade dieser ganz frühe Text, die Grundlegung einer Psychologie, als Brief an seinen Freund Vlies formuliert, gar nicht zur Veröffentlichung gedacht, wo er auf der Grundlage seiner hirnphysiologischen Forschungen die psychoanalytischen Grundgedanken entwickelt. Wo gerade in diesem ganz frühen Text noch eine sehr starke Rolle eben auf die physiologischen Prozesse gelegt wird. Also in diesem ganz frühen Text eben, dieser Grundlegung einer Psychologie von 1895, formuliert er eben, wie er das formuliert, sein Programm einer naturwissenschaftlichen Psychologie, was meint, dass er psychische Prozesse auf der Basis der Erregung materieller Teilchen bestimmen will. Also Teilchen als der zu dem Zeitpunkt die Neuronen des Zentralnervensystems begreift. Und also er versucht, zwei grundlegende Annahmen der damaligen Hirnphysiologie miteinander zu fusionieren. Also einerseits nämlich die sogenannte Quantitätslehre und andererseits die Neuronentheorie. Was die Quantitätslehre betrifft, so geht die davon aus, dass die einzelnen, dass die Neuronen im Zentralnervensystem, dass die bestrebt sind, alle Erregungen, die sie aufnehmen. Also Freud spricht immer von Quantität an der Stelle, also Quantität immer sofort abzuführen, also sich möglichst in einem erregungslosen Zustand zu halten, trachten. Und dass aber dieser Zustand, wie er da schreibt, unter der Not des Lebens, die da nicht näher bestimmt ist, sondern nur so am Rande auftaucht, also die Not des Lebens, also er denkt vor allem, wie er formuliert, an die sogenannten großen Bedürfnisse, also worunter er Nahrungs- und Luftaufnahme und Sexualität versteht, dass diese großen Bedürfnisse, also die wirkende Lebensnot, dass die dazu veranlasst, diese ursprüngliche Eigenschaft der Neuronen in irgendeiner Weise zu überwinden, weil also eben auch, wenn der Mensch sich verhalten möchte, handeln möchte, denken möchte, dann geht das eben nicht an, dass die Neuronen jegliche Erregung immer sofort abgeben, sondern da muss eben in irgendeiner Weise was gespeichert werden. Es muss da irgendwie, drin bleiben. Und ja, also eine Selbstverständlichkeit, die Freud halt zu einem großen Rätsel macht. Und ja, genau das ist auch das Spannende daran. Also wie kann das passieren? Ja, das ist also die Quantitätslehre und zweitens eben die Neuronentheorie, die darauf basiert, dass sich das zentrale Nervensystem aus gleichgebauten Neuronen zusammensetzt, die miteinander durch Bahnungen verknüpft sind. Und da kommt jetzt auch der entscheidende Punkt, dass in diesen Bahnungen Kontaktschranken aufgebaut werden können, die dann eben dazu führen, dass die Quantität eben nicht abgeführt wird, sondern dass sie eben in den Neuronen angespeichert werden kann, was so etwas wie Gedächtnis ermöglicht, was Freud für den grundlegenden Bruch innerhalb der Entwicklung des Menschen hält. Also, dass er sich eben tatsächlich, also zwar als ein Tier, aber dann eben doch in grundsätzlicher Weise wiederum auch von der Tierwelt zu unterscheiden beginnt. Also diese Einheit ist vielleicht das noch anmerkend auch zu den Gedanken, die ich vorhin einleitend zu Darwin formuliert habe. Also der Mensch ist zwar also für Darwin und für Freud auch, also ein durch und durch animalisches Wesen, aber eben auf dieser animalischen Grundlage entwickelt sich die Möglichkeit entwickelt sich die Möglichkeit eines grundlegenden Bruchs damit auch, die Freud eben in der Entstehung des Gedächtnisses ansetzt, was er eben hier an der Stelle hirnphysiologisch erklärt durch den Aufbau der Kontaktschranken in den Bahnungen zwischen den Neuronen. Versteht man mich eigentlich bis da hinten? Oder? Ja. Ja. Das nicht, dass ich hier, dass da hinten gar nichts ankommt. Ja, also er fragt sich, wie das überhaupt entstanden ist, also dass diese Möglichkeit, dass also da zwei verschiedene Möglichkeiten vorhanden sind. Zwei verschiedene Möglichkeiten wovon? Also ich meine, dass die, also zwei ganz grundsätzliche Qualitäten der Neuronen nötig sind. Also die einen, die also Energie abgeben, also Quantität, ich bleibe mal bei dem Freudschen Begriff, also die Quantität abgeben und die anderen die Quantität aufnehmen. Also er spricht dann von zwei Systemen, nämlich er nennt sie Phi und Psy, also quasi das physiologische und das psychologische Moment, denke ich, also er erklärt es dann nicht, aber so habe ich mir das übersetzt, ja. Also diese beiden, wie er meint, völlig gleichartig aufgebauten Körperchen, diesen Neuronen nämlich, also wieder zwei ganz grundlegend verschiedene Anforderungen bewältigt werden können, nämlich Aufspeichern von Quantität und striktes Durchlassen von Quantität. Also das ist für ihn halt dieser grundlegende Bruch, der in der Entwicklung passiert. Also er nennt das biologischer Standpunkt, es muss in irgendeiner Weise durch die Not des Lebens erzwungen worden sein. Worin diese Not des Lebens besteht, bleibt bei Freud im Dunkeln, jedenfalls hier noch an der Stelle. Vom Ausgangspunkt aus, Freud nennt das Quantitätsproblem, also ist ja dieser ganze Apparat auf Abfuhr von Quantität angelegt, beziehungsweise Abfuhr oder eben Quantität gar nicht erst aufzunehmen. Und namentlich, das ist interessant, also gerade also durch die Erfahrung des Schmerzes in Verbindung nämlich mit dieser Not des Lebens, sei es dazu gekommen, dass diese Kontaktschranken, die also durch den Schmerz, der Schmerz, der bringt halt extrem starke und kräftige, oder brächte extrem starke und kräftige Bahnungen hervor. Und also gerade durch dieses Schmerzerlebnis sei es dann eben dazu gekommen, dass diese Fähigkeit des Aufspeicherns von Quantität eingerichtet wurde. Ja, also hier eine Entwicklung oder eine Darstellung der menschlichen Psyche auf strikt physiologischer, neurologischer Grundlage, in dem gleichwohl ein zwar auf biologischer Ebene, aber eben doch ein entwicklungsgeschichtlicher Gedanke verborgen ist und eben der Anklang daran, dass eine diffuse, nicht näher bestimmte Not des Lebens und ein Schmerzerlebnis es sei, das diesen grundlegenden Umbruch bewirkt habe. Diese Gedanken der Grundlegung der Psychologie von 1895 werden dann also in der Traumdeutung, also ja, was sich eigentlich das umfassendste Werk Freuds, könnte man vielleicht also was wie ein Hauptwerk auch betrachten, also ja, 1899 großteils geschrieben, 1900 dann veröffentlicht, die Traumdeutung. Hier werden diese Gedanken dieser Grundlegung der Psychologie in entscheidender Weise weitergetrieben. Allerdings verzichtet Freud dann hier auf seine physiologische Grundlage, weil er sie für nicht mehr haltbar erachtet, treibt aber gleichwohl diese naturspekulativen Gedanken weiter. Und zwar als ersten ganz zentralen Punkt entwickelt er hier, das findet man in Ansätzen auch schon in der frühen Schrift, aber hier weiter entfaltet, der Gedanke des psychischen Apparates nämlich. Also, dass er sich die menschliche Psyche als einen Apparat, er beschreibt es in einem Fernrohr, beschreibt es also ja mit einem Fernrohr, wo also von außen also in diesem Rohr also folgt die Bewegung, der Energiefluss, also prinzipiell gerichtet, bringt also von den Äußeren, von der Wahrnehmung her, durch die Sinneszellen, also in die tieferen Schichten der Psyche vor. Und ist also eine gerichtete Einrichtung, dieser psychische Apparat, und er spricht hier eben erstmals von den Instanzen, die dieser Apparat beinhaltet. Also dass es einerseits eben ein System der Wahrnehmung gibt, das der Umwelt zugekehrt ist, und dann eben ein bewusstes System, das also die sinnliche Qualitäten zum Ausdruck bringt, und dann im Inneren, also in den tieferen Schichten dieses psychischen Apparates, dann eben die frühesten, gleichwohl lebendigsten, aber eben unbewussten Gedanken aufgespeichert sind, die also dann als das System des Unbewussten bezeichnet werden, das menschliche Handeln zeitlebens entscheidend bestimmen und treiben, ohne dass sich das betreffende Individuum überhaupt darüber bewusst wäre. Ja, diese Eindrücke, die sich also vermittelt über die Wahrnehmung in dem psychischen Apparat abspeichern, bestimmt Freud als eine sogenannte Erinnerungsspur. Also dass hinter dem System der Wahrnehmung und des Bewussten gelegenen Systeme, er stellt sich das, wie gesagt, als Fernrohr, vielleicht mit Linsen vergleichbar vor. Also die jeweils immer dann die Erinnerungen aufspeichern und eben in der Psyche des Einzelnen eine Erinnerungsspur ergeben, die also letztendlich sich zum Charakter des jeweiligen Menschen aufsummiert. Ja, die Flussrichtung dieses psychischen Apparates, die kann dann in bestimmten Situationen, wird die also umgekehrt, also nämlich namentlich also während des Schlafes, also weil da die motorische Abfuhr gehemmt ist und der Schlaf damit einsetzt, dass die, Herr Freud hat immer so schöne Formulierungen, das muss man eigentlich alles zitieren, also sämtliche verschließbaren Sinnesorgane werden verschlossen. Das ist ja, meint die Augen, also mehr gibt es ja nicht verschließbare. Ja, also sämtliche verschließbare Sinnes, der Schlaf setzt ein mit dem Verschließen sämtlicher verschließbarer Sinnesorgane. Und in diesem Zustand während des Schlafes kehrt sich dann also die Flussrichtung innerhalb dieses psychischen Apparates um. Hier spricht Freud erstmals von Regression, dass sich also der Energiefluss umkehren und dann Wahrnehmungen erzeugt werden aus dem Inneren dieses Apparates heraus, also weil sich der Fluss umkehrt und also nicht mehr von außen über die Wahrnehmung die Erregung, die Quantität eindringt, sondern sie sich eben innerhalb dieses Apparates dann dreht, also werden dann eben Wahrnehmungen erzeugt. Kommen also an den Sinnesorganen zuletzt an und erscheinen dann in Form des Traumes. Und ja, das ist halt genau der Grund, also warum Freud den Traum, also wie er da Traumdeutung dann eben schreibt, also die Via Regia zum Unbewussten ist. Also sie ermöglichen den Einblick also in tiefer liegende, eben verdrängte, unbewusste Schichten der menschlichen Persönlichkeit. Und da diese wiederum ein Teil der, also nicht nur der individuellen Geschichte ist, sondern sich in ihr eigentlich die ganze menschliche Gattungsgeschichte abspiegelt, sei eben auch, und das ist ja das, was er gerade in späteren Schriften dann, auch schon in früheren, wenn ich an Totem und Tabu denke, ich glaube von 1915, also dass eben halt die gesamte menschliche Geschichte auch aus der Traumdeutung heraus begriffen werden soll, kann und soll. Ja, also dieses Phänomen des Traums zeigt exemplarisch die Tendenz an, wie Denkvorgänge überhaupt ihrem Wesen nach beschaffen sind. Also dass nämlich überhaupt eine Erregung aus dem Körperinneren aufsteigt und überhaupt erst eine Wahrnehmung erzeugt. Also Träume sind ja für Freud Wunscherfüllungen und zumindest anfangs oder sehr lange. Also dass ein Wunsch, der im Traum aufsteigt, also ein unbewusster, aus dem frühen Kindheitsleben stammender Wunsch, wohlgemerkt, der es ja auch mit dem Aktuellen verbinden kann, der steigt auf und erzeugt überhaupt, also halluzinatorisch, eine Wahrnehmung. Und das ist die Art, wie Denkvorgänge beschaffen waren, also wie sie Freud als Primärprinzip bestimmt, also eine Art des Denkens, die dem rationalen, logischen Denken, das wir als sozusagen als das normale Denken kennen, quasi grundlegend vorausliegt. Also, Freud spricht auch von Wahrnehmungsidentität, also dass Bedürfnisse quasi halluzinatorisch befriedigt werden. Also wenn ich, dass ich das gewünschte Objekt, die Nahrung oder das Getränk oder auch das Sexualobjekt, dass es eben einfach halluziniert wird, also vorgestellt wird. Und das eben dann das wird aber eben der einbrechenden Not des Lebens nicht gerecht. Und in dem Zusammenhang erfolgte dann eben dieser vollkommene Umbruch in der Gestaltung des psychischen Apparates, dahingehend nämlich, dass vermittelt über die Qualitäten, die die Wahrnehmung erzeugt, also Freud nennt sie Realitätszeichen, dass dadurch eben eine Realitätsprüfung eingesetzt wird und damit dieser ursprüngliche, auf Wahrnehmungsidentität zielende, diese ursprüngliche, auf Wahrnehmungsidentität zielende Einrichtung der Psyche halt gebrochen wird durch eine, die auf dem Denken beruht. Freud spricht dann allerdings von Denkidentität, was nichts anderes heißt, als dass das Denken, das bewusste, logische, rationale Denken letztendlich nur eine Modifikation des primärhaften Denkens ist, was sich seine Wünsche schlichtweg halluzinativ erzeugte. Also noch die komplexesten und kompliziertesten und auf praktische Veränderung der Umwelt zielenden Denkprozesse, also die eben im Handeln münden, sind letztendlich Abkömmlinge des halluzinatorisch funktionierenden und auf Verschiebung und Verdichtung basierenden Primärvorgangs. Und dieser bestimmt also alles auch rationale und instrumentelle Denken und Handeln von Menschen. Und dieses Unbewusste wird dann eben bestimmt von Freud als die Grundlage aller, überhaupt die Grundlage aller und sämtlicher psychischer Prozesse. Wobei eben wichtig ist, doch ist schon wichtig, also dass eben zweierlei Formen von Unbewusstem angenommen werden. Also einerseits eben ein Vorbewusstes, was prinzipiell dem Bewusstsein zugänglich ist. Man kann sich es vielleicht gut vorstellen, wenn einem jetzt, ich erinnere mich an einen Namen nicht, aber ich sag mal so, er liegt mir auf der Zunge so. Ich komme aber nicht drauf. So. Das wäre das Vorbewusste oder eben auch in der radikaleren Fassung eigentlich alles, woran ich gerade nicht denke, aber prinzipiell denken könnte. Also ihr wisst jetzt vielleicht ihr habt jetzt nicht unmittelbar bewusst, dass 5x5, 25 ist. Also außer wenn ich es jetzt halt sage, dann schon. Aber trotzdem, also es wäre jederzeit abrufbar, aber ich denke nicht jeden Moment daran, dass 5x5, 25 ist. Aber wenn ich daran erinnert werde, dann also kann ich es jederzeit reproduzieren. Das würde also auch noch zum Vorbewussten zählen. Und aber auf der anderen Seite eben jene verdrängten Kindheitserinnerungen, die also prinzipiell dem Bewusstsein unzugänglich sind. Also er spricht da ausdrücklich von zweierlei Unbewussten und lehnt ganz entschieden die Bezeichnung, also die Unterscheidung in Bewusstsein und Unterbewusstsein ab. Also daran merkt man immer, ganz viele Leute reden gerne von Psychoanalyse und reden dann vom Unterbewussten. Dann merkt man dann, dass keine Ahnung davon vorhanden ist, weil also der Begriff des Unterbewussten nicht nur ausdrücklich von Freud bekämpft wurde, sondern weil er eben suggeriert, dass also das Unterbewusste immer noch eine Form des Bewussten sei. Also eben bewusst, aber eben nur eben das Unterbewusste, also das irgendwie nicht ganz so Bewusste. Aber genau darum geht es Freud an dieser Stelle zumindest eben nicht, sondern es geht eben tatsächlich da auch um dem Bewusstsein prinzipiell unzugängliche Bewusstseinszustände. Ja, Moment mal, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Und da war Mund so plötzlich. Diesen Gedanken, also ich verlasse jetzt hier mal die Traumdeutung, also diesen Gedanken einer dieses psychischen Apparates, den entwickelt Freud sein ganzes Leben hindurch, also entwickelt er das weiter und sehr entscheidend ist, also er greift vor allem auch in einem recht späten Werk, also von 1920, Jenseits des Lustprinzips, greift er diesen Gedanken erneut auf, mal gucken, wie ich jetzt hier weitermache. Ja, genau. Also, dass halt von außen psychische Reize auf das Individuum einwirken und also er beschäftigt sich hier an der Stelle mit dem Phänomen des sogenannten Wiederholungszwangs, also dass Menschen wie von einer auf fast magische und dämonische Art und Weise Dinge immer wieder wiederholen und dabei dieser Zustand bisweilen auch als passiv erlebt wird. Also er berichtet von einer Frau, die nacheinander sich immer wieder neu verheiratet, worauf dann die Männer erkranken und sie zu Tode, also in den Tod begleiten muss quasi. Also sie erlebt halt immer wieder dieses Erlebnis immer neu, ohne selbst bewusst etwas dafür zu tun. Angeregt wurde er zu derartigen Studien über den Wiederholungszwang, über die traumatische Neurose, die ihm halt vor allem entgegentrat bei nach dem Ersten Weltkrieg, also den Kriegsneurosen nämlich, also wo Menschen halt in Träumen immer wieder sich in den Schützengräben und Giftgaswolken befinden und immer wieder also durch Traum dahin zurückgeführt wurden. Und anhand der also dieser Untersuchung versucht er das zu ergründen, also was es damit überhaupt auf sich hat, mit diesen traumatischen Neurosen. Und formuliert da diesen Gedanken, also dass das, also er stellt sich, dass das Mensch überhaupt das Leben an sich, also in seiner, wie er sagt, das menschliche Leben in seiner zunächst primitivsten Form, also als Eiweißkügelchen nämlich. Freud wird ja gerne unterstellt, er habe immer so in die menschliche Urzeit zurückprojiziert, aber hier projiziert er noch ein ganzes Stückchen weiter zurück. Nämlich zum ersten Eiweißkügelchen. Notwendig eine äußere Reizschutzschicht, eine Reizschutzschicht entwickeln musste. Und dass diese Reizschutzschicht die äußere Erregung abhält und dass sobald dieser Reiz aber extrem oder nee, anders, das mache ich später, also diese Reizschutzschicht differenziert sich im Zuge der Entwicklung der lebendigen Substanz bis hin zum Menschen eben immer weiter aus. Also wir haben das dann bei den höheren Lebewesen eben also mit den Sinnesorganen zu tun, die Umgebung eigentlich eher gleichfühlern, sagt Freud, die Umgebung gleichfühlern abtasten und den Fühlern gleich abtasten. Und bringt aber ein äußerst brachiales Erlebnis von außen, eine wird eben diese Schutzschicht durchbrochen und führt dann eben zu diesem Wiederholungszwang der traumatischen Neurose. Und aber gleichzeitig hat man eben die Tatsache, dass zwar nach außen hin diese Schutzschicht existiert, aber sozusagen nach innen hin, also zum Inneren des Körpers hin, dass da das Individuum den sogenannten endogenen Reizen hilflos ausgeliefert ist. Und so, dass diese endogenen Reize prinzipiell Zustände erzeugen, die eben den der traumatischen Neurose gleichkommen. Und ja, dieser aus dem Körperinneren stammende endogene Reiz, das ist also eben genau das, was Freud als den Trieb bestimmt. Der Sache nach taucht diese Idee des Triebes schon ganz früh auf, also in diesem ersten Text, den ich erwähnt hatte, von 1895, also als ein aus dem Körperinneren stammende Erregung, die also den psychischen Apparat von innen her ergreift oder angreift, sozusagen als Gedanke, als Begriff ausformuliert, dann erst im Jahre 1905 in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Also wird dann der Trieb als endogene Reizquelle bestimmt und anfangs halt strikt dualistisch unterschieden, also nach der populären Unterscheidung in Hunger und Liebe, also in Sexualtrieb und Ich-Trieb gesondert, wobei Freud anfangs davon ausging, dass sich da also auch neurochemische Grundlagen finden müssten, also dass man tatsächlich auf naturwissenschaftliche Weise irgendwann einmal zwei unterschiedliche Triebsorten erkennen können wird, was bis heute nicht gelungen ist und was Freud auch sehr schnell verabschiedet hat wieder. Ja, dieser frühe Triebdualismus wird einer grundlegenden Revision unterzogen, und zwar, also dafür ist exemplarisch der Text zur Einführung des Narzissmus von 1914, da steht da exemplarisch dafür. Da beschäftigt sich Freud dann nämlich mit dem Phänomen des Narzissmus, also wenn, wie der Name des Textes schon sagt, also mit dem Phänomen, dass also Menschen quasi, ja, wie beschreibe ich das, also über die Betrachtung und Berührung des eigenen Körpers zu sexuellen Höchstgefühlen gelangen können, bis hin zur vollen Befriedigung. Und diese eben dann auch eben das ausschließlich, also eben mit einer anderen Person eben gar nichts derartiges erleben können, sondern sich das nur auf den eigenen Körper richtet. Also das ist halt so dieses Phänomen des Narzissmus, und das bestimmt halt Freud darüber, dass eben da die Ich-Triebe, also die das, was er früher als Ich-Triebe oder Selbsterhaltungstriebe bezeichnet hat, dass die eben selbst teilweise libidinöser Natur sind, also dass das Ich mit Sexualtrieben besetzt wird und demzufolge dann die Richtung zunehmend dahin geht, von einer einheitlichen Triebenergie auszugehen. Das wäre also der grundlegende Bruch, der mit der Einführung des Narzissmus vonstatten geht in der psychoanalytischen Lehre. Also ein grundlegender Bruch im Triebkonzept nämlich. Also keine zwei verschiedenen Triebe mehr, sondern eben diese eine. Was diesen Begriff des Triebes bestimmt, das wird dann vor allem im kurz darauf folgenden Text Triebe und Triebschicksale näher ausformuliert. Also der Begriff des Triebschicksals sagt es eigentlich schon. Also es gibt keinen ursprünglichen oder eigentlichen oder echten Trieb oder sowas. Es gibt da eigentlich nichts Fassbares, zugrunde liegendes, sondern also der Trieb ist immer nur, also immer nur in seiner Erscheinung zugänglich. Das erinnert also eigentlich an die Unterscheidung oder an die Bestimmung von Wesen und Erscheinung bei Hegel ganz stark. Also das Wesen des Triebes ist nichts von der Erscheinung des Triebes in irgendeiner Weise getrenntes, sondern also das Wesen ist überhaupt nur durch diese Erscheinung hindurch fassbar. Also man kennt den Trieb nur in seiner Erscheinung, und was ihm da was da für einen an sich zugrunde liegt, davon ist zwar auszugehen, dass es da eine biologische Grundlage gibt, die muss es geben, aber die ist niemals zugänglich. Also es ist von Anfang an, also wird der Trieb bei Freud also als ein vermittelter Begriff eingeführt. Also das ist halt durch und durch ein Vermittlungsbegriff, und die Triebe können überhaupt nur auftreten, Freud sagt, eingespannt in die großen Polaritäten des Lebens, also eingespannt in den Gegensatz von Subjekt und Objekt, nämlich erstens, und in den von Lust und Unlust zweitens, und in den von Liebe, maßgeblich diese zwei, also Lust und Unlust und Subjekt und Objekt. Und also die können nur in diesen Gegensätzen entfalten sich diese Triebe. Und also ich habe immer nur den vermittelten Trieb. Und also was ich beobachten kann, ist immer nur also das Schicksal, dass der Trieb eingespannt in diese Polarität erleidet und der mich dann eben bestimmt, aber eben durch diese Vermittlungen hindurch. Und was da dahinter liegt, ja, das an sich also muss vorhanden sein, aber kann ich das nicht wissen, was das ist. Also ja, von daher eben auch greift dieser, also ja, so ein Vorwurf, so Freud würde alles aus dem Trieb ableiten, was dann eben heißt, er würde von einer unveränderlichen menschlichen Natur ausgehen, des Menschen, also ja, das greift eigentlich da vollkommen fehl. Also ist also mit der Freudschen Triebtheorie in keiner Weise vereinbar. Gut, ich habe also jetzt zum Trieb einerseits den ursprünglichen Triebdualismus genannt und dann anhand der Auseinandersetzung mit dem Narzissmus dann der Übergang zu einem quasi triebmonistischen Konzept, also einer einheitlichen Trieblehre. Und in dem Text, den ich jetzt gerade schon erwähnt hatte, von 1920, wird also eben gerade unter dem Einfluss der Kriegsneurosen des Ersten Weltkrieges, und ich denke, das ist prototypisch und exemplarisch, also dass es eben gerade zu diesem Zeitpunkt ist, also wird erneut ein Triebdualismus eingeführt von Freud, und zwar spricht er dann also von einem prinzipiell konservativen Charakter der Triebe, also verabschiedet sich vom Trieb als, wie er das vorher dachte, er schreibt es an der Stelle zumindest so, dass er es einst so gedacht hat, der Trieb als fortschrittliches und revolutionäres Konzept, geht dazu über, also den Trieben grundsätzlich konservativen Charakter zuzusprechen, also ihnen eine Annäherung an das, was vorher war, zuzusprechen, und kommt vor dem Hintergrund dann eben also zur Formulierung eines allem Leben innewohnenden Todestriebes. Also so, dass sich also letztendlich dann in dieser Fassung der Trieblehre, wie sie in Jenseits des Lustprinzips formuliert ist, wieder zwei Triebe gegenüberstehen, also Eros und Thanatos, nämlich der erstere mit der Bestrebung, alle lebende Substanz also möglichst zusammenzuführen und zusammenzuhalten, und der andere, der Todestrieb, also sie möglichst aufzulösen, also um eben dem spannungsfreien Zustand näher zu kommen. Wobei dabei dann der Lebenstrieb aber als einer begriffen wird, der von Anfang an, also wie Freud es sagt, im Dienste des Todestriebs steht, also das Leben als Umweg zum Tod gewählt wird, also um den Weg dahin noch ein Stückchen zu verlängern, nämlich. Mit dieser namentlich Todestriebstheorie hat also ja gerade die Psychoanalyse immer wieder Probleme, also dahingehend, dass das dann auch sehr schnell, also in der offiziellen Psychoanalyse schnell auch entsorgt wurde, und eigentlich auch die namentlich marxistischen Anknüpfer an die Freudsche Trieblehre, die konnten in diesem Todestrieb, da stand da immer quer, da war dann immer auch im Wege, also weil er da lässt sich schwer was damit vermitteln und anknüpfen. Also weil ja, der Alfred Lorenzer, also als marxistischer Sozialpsychologe, also noch einer so mit der klügsten, also spricht bezüglich dieser dieses Gegensatzes von Todestrieb und Lebenstrieb, von einer, also dem bürgerlichen Subjekt prinzipiell innewohnenden inneren Spannung, die also das dieses Subjekt in seiner Existenz grundlegend auszeichnet, kommt damit der Sache meines Erachtens ziemlich nah. Also ist eben dieses Subjekt eben als, ja, ich würde es jetzt mal sagen, also als ein Subjekt in der permanenten Krise begriffen ist, das permanent also mit Gewalt zusammengehalten werden muss und gleichzeitig auch mit Gewalt auseinanderzubersten droht. Und das formuliert Freud eben mit diesen beiden Begriffen, also des Lebens und des Todestriebs. Das erinnert so ungefähr an den Gegensatz von Attraktion und Repulsion bei Hegel, den er also dem Dasein in seiner konkretesten Gestalt, also dem für sich sein zuspricht. Also dass einerseits dass Attraktion und Repulsion zwei sich grundsätzlich gegenseitig bedingende Prozesse sind, wobei eben die Attraktion überhaupt erst die Bedingung dafür schafft, dass ein Eins, also die Attraktion, die Anziehung, dass ein Eins entsteht, was sich von einem anderen abstoßen kann, und gleichzeitig eben die Repulsion, also die Abstoßung, die Bedingung dafür schafft, dass Einzelne da sind, die sich dann wieder attrahieren können gegenseitig. Wobei bei Hegel das dann eben auf die Einheit zielt, also dass das dann eben doch in einem Ganzen zusammenkommt, während bei Freud hier eben diese auseinandertreibende Tendenz im Vordergrund steht bei dieser Angelegenheit. Gerade bezüglich des Todestriebs wird nun gern diskutiert, ist das nun biologisch oder ist das nun gesellschaftlich? Kunstreich hat zum Beispiel mal in dem Buch Sammelband Führer Freud darauf hingewiesen, also der wollte das gern so fassen, also diesen Trieb, diesen, gerade den Todestrieb zu fassen als rein gesellschaftlichen Trieb, und daran anknüpfend, dass es hinten in dem Buch so ein Gespräch zu der Thematik des Todestriebes in diesem Werk. Gerhard Scheidt knüpft dann daran an und also bestimmt den Todestrieb als Ausdruck der Tendenz des Wertes, von allem Sinnlichen im Tausch die reale Abstraktion zu vollziehen, also alles Sinnliche quasi ins Nichts aufzulösen, dass das die zentrale Tendenz des Kapitals sei oder ist, um das eben also von aller sinnlichen Qualität notwendig absehen muss. Ich würde also ja daran vielleicht anschließend eben also tatsächlich, also sowohl, also ich finde es von daher schwierig, alle einzig den Todestrieb als gesellschaftlich zu bestimmen. Also das ist natürlich also die Einheit dieser beiden Triebe quasi, die also Ausdruck dieser dem einzelnen Subjekt innewohnenden Tendenz ist, dass also sowohl gewaltförmig seine Einheit herzustellen, als auch dieses Subjekt auseinanderzureißen. Also ja, so ähnlich gedacht wie das Marx zur Bestimmung der Krise in den Theorien über den Mehrwert in der Abhandlung zu Ricardo formuliert, Theorien über den Mehrwert 2, ist das also, dass die Krise nichts anderes sei als die Einheit der gewaltvollen Trennung des Zusammengehörigen, also Ware und Geld nämlich, und die gleichzeitige gewaltvolle Auseinanderreisung, also, das habe ich mich vertan, also die gewaltförmige Einheit des Auseinanderfallenden und das Auseinanderreißen des Zusammengehörigen ist. Also diese Einheit eben von, wie Hegel das nennt, Attraktion und Repulsion, die sich dann eben auf individueller bzw. subjektiver Ebene, also am Subjekt zeigt. ja, dieser Todestrieb wird, also da er von innen wirkt bei Freud, also ist ja jetzt keine von außen auf das Einzelne einwirkende äußere Reizquelle, sondern eben von innen aus dem Körper wirkend, sozusagen dem, also das Individuum schutzlos ausgeliefert ist, eben weil es von innen kommt, weil da diese Reizschutzschicht nicht da ist. Und daher die Tendenz, den Todestrieb, das ist ganz wichtig, also möglichst nach außen zu verorten. Also er wird dann als Aggressions- oder Destruktionstrieb am Objekt ausagiert. Also sozusagen durch Zerstörung des äußeren Objekts oder durch Bemächtigung des äußeren Objekts die Möglichkeit hergestellt, die innere Einheit des einzelnen Subjekts zu bewerkstelligen. Also indem der im einzelnen Individuum, aus welchen Gründen auch immer, wirkende Todestrieb wird dadurch bewältigt, dass dieses Subjekt sich eines äußeren Objekts bemächtigt und dieses zerstört. Solange das ausgeglichen ist durch eine entsprechende Portion Liebesstreben, kann man das in einigermaßen der Balance halten. Aber sobald dann die destruktive Tendenz, Oberhand gewinnt, kommt es dann eben halt eben wirklich zur Zerstörung dieses äußeren Objekts. Ja, also von daher, also die Tendenz, also denke ich, ist diese Tendenz des Subjekts klar vorgezeichnet, durch Zerstörung des Äußeren die innere Einheit zu erhalten. Ja, ich würde jetzt mal, ja, genau, versuchen, diesen freudschen biologischen Materialismus zu umreißen. Also, ja, ich würde diesbezüglich sprechen von einer gesellschaftlich modifizierten Natur. Also, was wir anfangs gesehen haben, also anhand gerade dieser physiologischen Bestimmungen, die Freud da vollzieht, also dieser Umwandlungen des Neuronensystems. Also es handelt sich tatsächlich um Natur, was da, also der Mensch ist Natur, aber eben modifizierte Natur, die aber in sich, also Freud spricht ja diffus von dieser Not des Lebens und dem äußeren Zwang, auf die es reagieren muss. Also modifizierte Natur, gesellschaftlich gemachte Natur, die aber in sich den Zwang, dem diese Natur unterworfen ist, diesen Zwang also quasi sekundärprinziphaft fortsetzt. Also genau in dem Sinne, wie ich das bestimmt hatte, in der Unterscheidung von Denkidentität und Wahrnehmungsidentität bei Freud. Also das Denken ist letztlich nur ein Umweg zur halluzinativen Wunschbefriedigung. Also genau so in dem Sinne setzt das sozusagen das sich zivilisierende Subjekt den Naturzwang in sekundärer Weise fort. Ja, das wäre so umreißend zum biologischen Materialismus. Aber ja, was ich denke, was ich daraus als Kerngedanke herausstreichen lässt. Ich würde jetzt noch kurz zu einer marxistischen Anknüpfung an diese Lehre kommen. Und zwar anhand eines zentralen Vertreters, klügeren Vertreters, also ich meine, die Geschichte einer Synthese von Marxismus und Psychoanalyse ist ja alt, also euch werden ganz gewiss Großteils in Namen, also ja, wie Erich Fromm oder Wilhelm Reich vertraut sein, wo die Verknüpfung tatsächlich noch weitgehend äußerlich erfolgt, also dass man auf der einen Seite einen auf quantitative Probleme reduzierten Marx hat und auf der anderen Seite sozusagen Freud, der dann die psychologische Erweiterung zu bewerkstelligen hat. Und genau das versuchen Leute ja wie Lorenzer oder Bernhard Görlich versuchten das dann in den 60er und 70er Jahren derartige Fehler zu vermeiden und also zu einer umfassenderen Synthese von Marx und Freud zu gelangen, hatten dabei aber eben auch wieder das Problem, dass sie gerade bei Lorenzer wird das besonders gut deutlich, also dass da er will da eben auch wieder, wie er schreibt, objektive und subjektive Strukturen voneinander unterscheiden und unter der Hand ist es bei ihm dann auch sofort so, dass eben Marx ist fürs Objektive zuständig und Freud ist fürs Subjektive zuständig. Also, und damit sind letztendlich schon wieder beide verfehlt. Also habe Freud eben nie, und das ist ja das, worauf ich hinaus will mit meinem Naturbegriff bei Freud, ne? Also bei Freud ist eben gerade diese Einheit des Objektiven und Subjektiven kennzeichnend, also für Freud ist diese Einheit kennzeichnend. Und auch bei Marx ist es ja so, dass es eben nicht, es ist eben keine objektive Lehre von der Gesellschaft, sondern eben, es ist eben ein Verschränken von objektiven und subjektiven Prozessen. Und also in dieser, also eigentlich auch Lorenzer vollzieht da wieder eine Synthese aus einem zurechtgeschnittenen Freud und einem zurechtgeschnittenen Marx, der eben beiden nicht gerecht wird. Nicht, also ja, noch zuspitzend nennt er Marx einen Antihumanisten. Also das knüpft natürlich an Louis Althusser an, also dem er zwar theoretisch nicht folgt, aber er findet diese Zuspitzung an dem Punkt sehr interessant. Wie dem auch sei, Marx als Antihumanist, der gerade eine andere Methode geradezu provoziert hätte, also eben eine subjektive psychologische nämlich, und sozusagen also Freud dann auf den Plan rufen würde. Wobei beide Ansätze eben nicht zu addieren sind. Aber ja, genau das ist das Problem. Also wenn man sinnvollerweise von einem Antihumanismus bei Marx sprechen will, also dann ließe sich das vielleicht so machen, dass man sagt, also die Gesellschaft, in der wir leben, ist eben eine, die zwar von den Menschen, also von handelnden Menschen hervorgebracht wird, sich aber dann von ihnen verselbstständigt und eine selbstständige Macht über ihnen wird. Wenn man sagt, oh, das ja, da trennt sich Gesellschaft von den handelnden Menschen, wenn das, also das ist die einzige sinnvolle Bestimmung eines Antihumanismus, eines methodischen Antihumanismus, den man da vielleicht abtrotzen könnte. Das trifft dann aber eben auch für Freud zu. Ne? Also da sind es auch die individuellen Handlungen, die sich von den Individuen verselbstständigen und eine eigene Qualität ihnen gegenüber gewinnen. Also genau das, was Lorenzer als Gegensatz von Marx und Freud bestimmt, also genau das wäre eigentlich das, was sie verbindet. Und ja, vor dem Hintergrund geht er da eben auch in die Irre, was also diese Synthese von Marx und Freud betrifft. Was an ihm auf jeden Fall gut ist, also er will nicht zum 150. Mal zeigen, dass Freud ein böser Biologist ist, sondern er will also gerade zeigen, dass also was wahr ist an diesem freudschen Biologismus. Kommt dann aber auch zu eigentümlichen Bestimmungen, nämlich in die Richtung, dass der Trieb beispielsweise, das ist für ihn eine durch und durch gesellschaftlich geschaffene Größe, die aber sich biologisch ausdrückt. Also damit ist meines Erachtens letztlich dann doch wieder also die Natur als eine, also den Menschen prinzipiell, also vom Menschen prinzipiell getrennte Qualität, ist damit letztlich dann eben doch auch wieder verabschiedet. Also eben es drückt sich eben nur naturhaft aus, aber ja, naja, letztendlich wird das in so eine, also ja, in eine reine Sozialisationstheorie dann eben doch überführt. Also dahingehend, dass das Individuum mit seiner Triebgeschichte allmählich in die Gesellschaft hineinwächst und nicht, ja, wie das Adorno meines Erachtens dann doch treffender bestimmt, also dass die Gesellschaft katastrophenartig in das einzelne Individuum einbricht, was dann einer Sozialisationstheorie grundsätzlich zuwiderläuft. Ja, das ist das, woran eigentlich diese ganzen Erweiterungen, also soziologischen, marxistischen Erweiterungen der Psychoanalyse kranken, dass sie eben nicht, also dass sie diesen umfassenden Charakter dieses freudschen biologischen Materialismus verkennen, der also das Gesellschaftliche schon in sich trägt und dass es dazu eigentlich keine Erweiterung oder Revision in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Weise bedarf. Ja, und das ließe sich, also genau das bestimmt, ist das, was Alfred Schmidt eigentlich bestimmt als, das nennt er dann das, was er als den kritischen Stachel Freud bezeichnet. Also, dass ein Naturreich in uns und außer uns existiert, nämlich, Also, dass die Menschen in dieser Gesellschaft von etwas bestimmt sind, was sie selbst zwar hervorgebracht haben, aber eben nicht unter ihrer Kontrolle haben, dass sich also der naturhafte Zwang, dem die Natur unterliegt, dass der sich in modifizierter Form in der menschlichen Gesellschaft fortsetzt und dass also ja, biologischer Materialismus Freuds besteht vor dem Hintergrund darin, eben genau diesen fortgesetzten naturhaften Zwang in der menschlichen Gesellschaft aufzudecken, zu denunzieren und ihn halt letztlich kritisch zu brechen. Und ja, inwieweit es dann unter Umständen immer noch eine außerhalb des Menschen stehende, also ihn beherrschende Natur gibt oder nicht, das würde ich sagen, eine innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse letztlich rein scholastische Frage, deren Wahrheit oder Nichtwahrheit nur im Kommunismus eben zu klären ist. Also wenn also das selbst geschaffene Naturreich nicht mehr existiert. Ja, danke.